Das ist Gottes Schicksal, dass der Führer von allem so freikommt. Das ist das zweite Mal nur schon. Und den kriegt doch kein Mensch tot. Den wollen wir doch behalten bis zum Ende. Das ist klar. Wir gehen alle Mann hin und beschützen unseren Führer, dass sie nicht tot machen. Diese Bande da. Thank you. Betrügerbande wollt ihr niemals jemand haben, drum sucht ihr euch nun selber eure Gräbergabe. Bevor ihr endlich tot seid, haben wir noch ein Witz.